Kundgabe 4013. Empfangen durch Bertha Dudde am 01.04.1947. Wille des Wesenhaften im Muss-Zustand. Auch im Zustand der Unvollkommenheit vor der Verkörperung als Mensch hat das Wesenhafte einen Willen. Nur, dass er unfrei ist, dass er sich gewissermaßen von mir ab und meinem Gegner zuwendet, dass aber das Wesenhafte nicht dem Gegner zustreben kann, sondern von mir emporgezogen wird, also zwangsweise sich in meine Ordnung von Ewigkeit einfügen muss und so der Abstand von mir verringert wird. Es kann aber das Wesenhafte auch völlig willenlos sein, das heißt, weder mich noch meinen Gegner anstreben. Dann ist es nun auch ohne Widerstand mir gegenüber. Und dieser Zustand genügt, um ihm erleichterte Entwicklungsbedingungen zu stellen. Das Aufgeben des Widerstandes also bedeutet, dass vorerst mein Gegner ausgeschaltet worden ist, dass das Wesen ihm nicht mehr zudrängt, also sein Wille diese Richtung nicht mehr sucht. Dann leistet es auch mir keinen Widerstand mehr und es kann nun von meiner Kraft berührt werden, die so wirket, dass sich der Wille nun doch regt, sich mit der Kraft zu verbinden. Das Wesen selbst ist sich aber seines Willens nicht bewusst, da es in tiefster Unkenntnis weilt, also ein Zustand geistiger Blindheit und Finsternis das Wesen umfängt, bis seine Entwicklung schon vorgeschritten ist und es sich langsam seines Willens bewusst wird. Doch auch dann ist es nicht fähig, seinen Willen recht zu gebrauchen. Er wird immer noch bestimmt zur Tätigkeit von meinem Willen. Das heißt, das Wesen kann nicht anders als nach dem Gesetz der Ordnung die Kraft gebrauchen, die es von mir bezieht, zum Zwecke der Aufwärtsentwicklung, bis es in das letzte Stadium seiner Entwicklung auf Erden kommt, bis es als Mensch sich verkörpert und nun der freie Wille ihm wieder zurückgegeben wird, den es einst besessen, aber missbraucht hat. Bis zu einem gewissen Grade hat es nun seinen Widerstand gegen mich aufgegeben, wenn es sich dessen auch noch nicht bewusst ist. Doch sonst würde es niemals die Gnade der Verkörperung als Mensch empfangen. Es würde nicht zur letzten Erdenlebensprobe zugelassen, wenn es nicht den Widerstand gegen mich aufgegeben hätte insofern, als dass es nicht mehr dem Gegner zustrebt. Ziehe ich es zur Höhe, während des endlos langen Ganges durch die gesamte Schöpfung im gebundenen Willen, so muss es aber dann im freien Willen den Gang zur Höhe fortsetzen, ansonsten es sehr leicht in den Zustand zuvor zurückfallen kann, wo es wieder meinem Gegner sich zuwendet und dann sofort von ihm ergriffen und herabgezogen wird in die Tiefe. Als Mensch ist das Wesen dann auch nicht mehr ohne Verantwortung, während es im Zustand des gebundenen Willens der Verantwortung enthoben ist, nur Ewigkeiten im Widerstand gegen mich verharren kann, wenn es jeder Kraft beraubt, keine Zuwendung von Kraft von mir begehrt. Denn dann ist das Wesen empfindungsgemäß in einem unglückseligen Zustand. Und jede Kraftzuwendung verbessert diesen Zustand. So sich aber das Wesen wehrt gegen die Kraftzufuhr, indem es sich keiner Tätigkeit unterziehen will, sondern in Abwehr der Kraft aus mir Ewigkeiten hindurch untätig bleibt, verharrt es auch im Widerstand gegen mich, und es kann ihm nicht geholfen werden, bis es keinen Widerstand mehr leistet, sondern die ihm zuströmende Kraft aus mir entgegennimmt und tätig wird, wenn auch im Mussgesetz. Doch jede Tätigkeit ist erlösend und führt zur Höhe. Jede Kraftzufuhr ist Liebe zu dem Unvollkommenen und jede Annahme der Kraft bedeutet Aufgeben des Widerstandes gegen mich und muss zur Erlösung führen, wenn auch anfangs das Wesen selbst daran keinen Verdienst hat, sondern die Tätigkeit ausführt, in einem gewissen Zwang. Dennoch bedeutet Tätigkeit Leben, und Leben bedeutet Zuwendung meiner Kraft. geht nun dem Wesen in erhöhtem Maß diese Kraft aus mir zu, dann ist sein Widerstand immer kleiner geworden, bis es sich ganz meinem Willen einfügt, also auch die gleiche Tätigkeit ausführen würde, wenn dies vom freien Willen des Wesens abhängig wäre. Doch zur Probe seines Willens wird es erst im Stadium als Mensch zugelassen. Und dann kann es bewusst den Willen gebrauchen, und so er ihn in der rechten Richtung nützet, wird er sich restlos erlösen, während er auf Erden wandelt. Amen.